Sie nahmen die Nachricht mit geringerer Überraschung und mit größerem Mut auf, als wir erwartet hatten. Dann ging der Kapitän auf Deck und hielt eine Ansprache an die Mannschaft. »Jungens«, sagte er, »wir haben einen heißen Tag gehabt und sind alle müde und nicht in Stimmung. Eine kleine Fahrt an Land wird keinem was schaden. Die Boote sind noch zu Wasser, ihr könnt die Gigs nehmen und wer von euch Luft hat, kann für den Nachmittag an Land gehen. Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang werde ich eine Kanone abfeuern.« Ich glaube, die dummen Tröpfe müssen geglaubt haben, sie würden sich die Schienbeine an Schätzen zerstoßen, sobald sie an Land kämen, denn ihre verdrießliche Laune war im Nu verschwunden und sie brachten ein Hurra aus, das von den Bergen in der Ferne widerhallte, so dass die Vögel wieder aufflogen und um den Ankerplatz herumflatterten. Der Kapitän war zu klug, um ihnen im Wege zu stehen. Er verschwand sofort in der Kajüte und überließ es Silver, alle Anordnungen für den Ausflug zu treffen, und ich glaube, es war gut, dass er das tat. Wäre er auf Deck geblieben, so hätte er nicht länger so tun können, wie wenn er die Lage der Dinge nicht begriffe. Das war so klar wie der Tag. Silver war der Kapitän, und eine verdammt rebellische Mannschaft hatte er unter sich. Die ehrlichen Leute, und es stellte sich, wie ich sehen sollte, bald heraus, dass solche an Bord waren, müssen sehr dumm gewesen sein. Oder vielleicht lag die Sache so, dass alle Leute von dem Beispiel der Rädelsführer angesteckt waren, einige mehr, andere weniger. Ein paar aber, die im Grunde gute Leute waren, konnten nicht weitergebracht werden. Solche Leute können wohl verdrießlich sein, weil ihnen die Arbeit nicht passt. Es ist aber doch eine ganz andere Sache, ein Schiff mit Gewalt zu nehmen und eine ganze Anzahl unschuldiger Menschen zu ermorden. Endlich war die Gesellschaft zum Aufbruch bereit. 6 Leute wollten an Bord bleiben und die anderen 13, unter ihnen Silver, gingen in die Boote. Und in diesem Augenblick hatte ich den ersten von den eigentlich verrückten Einfällen, die so viel dazu beitrugen, unser Leben zu retten. Wenn 6 Leute von Silver zurückgelassen wurden, so war es klar, dass die anderen 13 nicht das Schiff mit Gewalt angreifen konnten, und da nur 6 zurückblieben, so war ebenfalls klar, dass die Kajütenpartei für den Augenblick einer Hilfe nicht bedurfte. So kam ich auf den Gedanken, mit an Land zu gehen. Im Nu hatte ich mich an der Schiffswand heruntergelassen und im Vorderteil des nächsten Bootes zusammengekauert, und beinahe in demselben Augenblick stieß dieses ab. Nein, niemand achtete auf mich, nur der Mann, der zunächst am Bug ruderte, sagte zu mir: »Bist du das, Jim? Ducke deinen Kopf unter!« Aber Silver blickte vom anderen Boot scharf herüber und rief, ob ich drin sei, und von diesem Augenblick an begann es mir leid zu tun, dass ich mich auf das Abenteuer eingelassen hatte. Die Mannschaften der beiden Boote ruderten um die Wette, wer zuerst an Land sei, aber das Boot, worin ich war, war dem anderen etwas voraus, und da es zugleich auch leichter und besser bemannt war, so gewann ich einen weiten Vorsprung. Es war schon zwischen ein paar Bäumen am Strande auf den Sand gelaufen, und ich hatte einen Ast ergriffen und mir einen Schwung gegeben, der mich in das nächste Dickicht brachte, als Silver mit seinen Leuten noch mindestens um 100 Schritte vom Ufer entfernt war. »Jim! Jim!« hörte ich ihn rufen. Aber man kann sich wohl denken, dass ich auf sein Geschrei nicht achtete. Springend und mich duckend und durch die Büsche brechend lief ich immer geradeaus, immer meiner Nase nach, bis ich nicht mehr konnte.